erklärt die Worte Sitze zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters. Das Wort Sitzet bedeutet den allgemein anerkannten Besitz, den Jesus Christus von seiner Herrlichkeit hat. Und die Worte zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, drücken aus, dass er den Ehrenplatz über allen Geschöpfen einnimmt. Er ist der Höchste. Du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, wie wir es in Gloria sagen, beten, ja, weil eben seine menschliche Natur über jede andere menschliche Natur, weil er haben ist, sie mit der göttlichen Person verbunden ist.